derin terim şiven. Derin terim şiven. Vision tempura, room tempura. Zwischen Ziel und Cyberdance. Wischen durch und auf den Nisselbuben. Wischen Sintik und Utopie. Wischen den Tast durch, der List beginnt mit List. Es gibt sie Schachteln nicht mehr und morgen nicht noch Kracht. Die Liebenden, die Interschliebenden, die Interim Schlieben, der Interim Schlieben. Der Interim Schlieben. Der Interim Schlieben. Der Schlagen ist in Asdurst. Das Liste begrenzt in der Licht. Es gibt sie gestern nicht mehr und morgen noch nicht. Die Liebenden, die Interschliebenden. Es gibt sie gestern nicht mehr und morgen noch nicht. Nicht wir. Es siegen der Gestern nicht mehr und morgen noch nicht. Der Interim Schlieben. Der Interim Schlieben. Lass ihn mein Deinach sein und bei den Wirsig der Hundet. Lass den mit dem mein Ach sein und der dein Lieb sich windet. Lass mich zwischen deinen Zellen wandeln, deinen Zellengang entlang. Lass mich nicht sorgen noch sehren, nicht wandeln, belustren in der Wirren. Nur sehr wir das Licht alles ersehen, nur sehr wir das Licht alles ersehen. Lass mich in deinen Delten durchlöschen schwimmen, keine Themen hab du schrecken. Lass mich kosten, das wäre Salz. Nun sei der Polpacken schmelzen, der Kugel nicht der verloren. Die Axt ist lang schon ein Leto, den Garten der Differieren. Etwas wichtig zu exhumieren, Saliva und Honig in meinem Mund all die Dämm. Seele zu exmusseren, deine Seele zu exmucheren. Das ist meine Christin fast in Zechen nach, die ist in Partassen, bei kann es bloß vergessen. Ich habe es ausgetan, die heiße ist erschonen fast verwohe. Was bist, ist nicht ohne gelbe Finger. Was bist, ist nicht ohne gelbe Finger. Was bist, ist nicht ohne gelbe Finger. Wer wurde die Wahrheit, befällt die Welt. Was ist, ist Alkohol und Vertrauen. Was ist, ist Alkohol und Vertrauen. Was ist das Lippe Alkohol und dumpfe Träume? Was ist das Alkohol und dumpfe Träume? Masche ging doch endlos und dich das und los. So war denn dort alles kein Busfahrt. Alle Wirke sind gehest, بس اونس فس بس فس فکان بس من ششین در دست ابریخ بیر نستن گزنده اون ویل این یا بختیخ میخشاف بیر دست اون ویل این آن بختیخ چه شرین یست بس کخاب بس بیست Das war nachher, alles von mir bis zu sehr. Ich scheine aus Antimerie, es ist sein Fach. Fucking A.